Du hast ganz neu entdeckt, du hast Gefühle, du hast ganz neu entdeckt, du hast auch Bäume. Du und der Wald, du hast dich neu eingedeckt mit Benzin und Säge an einem Haus mitten im Wald, Caroline, Caroline. Ziehst du los mit deinem Rucksack voller Gefühle, schlechter Gefühle, wie ein schlechter. Einen Baum mit einem Schlag erlegt und danach den nächsten und danach den nächsten ohne Gefühle. Doch du schlägst nicht nur die Bäume, wenn du das tust, du schlägst dich selber emotional, du schlägst deine innere Welt. Und ganz am Ende auch mit Caroline, Caroline, Caroline, Caroline. Du brauchst gar keinen Rucksack mit Säge und Benzin. Du brauchst gar keinen Rucksack mit Säge und Benzin. Du brauchst nur mich. Du brauchst nur mich.